so much. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Abendlandung im Kashmir Radio. Am Mikrofon ist Jean-Marie Duhr und für heute habe ich wieder ein Special vorbereitet. Es wird in den kommenden 90 Minuten um das Musikgenre Exotika gehen. Und zwar in einer ganz besonderen Weise. Ich habe neulich in einer Ausgabe des Wire Magazins eine Playlist zu einer Compilation gesehen, die der britische Musiker und Autor David Toop einem Plattenlabel Ende der 90er Jahre vorgeschlagen hat, als musikalische Begleitung sozusagen für sein Buch Exotica, Fabricated Soundscapes in a Real World, welches 1999 veröffentlicht wurde. Das Label hat damals diese Compilation abgelehnt, aber Toops Idee hat durch die vorgeschlagene Playlist überlebt und ich werde heute verschiedene Stücke von dieser Compilation-Idee spielen und dazwischen Ausschnitte aus Toops Buch Exotica vorlesen. Toop hat in seiner Liste Exotica-Klassiker von Les Baxter, Martin Denny oder Ima Sumac, aber auch Musik, die wenig lounge-artig ist, experimenteller, nicht so richtig für den Fahrstuhl geeignet. Und dann auch Musik, die in dem Sinne Exotika ist, dass sie imaginäre Wunderwelten vor dem inneren Auge entstehen lässt. Da fällt dann vielleicht auch die sogenannte Fourth World Music rein. Und wir hören deshalb auch Throbbing Gristle, Harry Parch, Dr. John, Teiji Ito und Material. Die Titel der Stücke könnt ihr auf der Seite von Kashmir Radio im Anschluss an die Sendung sehen. Diese Sendung wird ohne die übliche Moderation und Track-Ansage zwischen den Stücken geschehen, dafür aber Texte von David Toop. Und nun tauchen wir ein in die merkwürdige Welt der Exotika. Thank you.

das durch die grellen Farben eines Cocktailglases nachgebildet wurde. Illusorische und abgelegene Zonen von Vergnügen und Frieden, die nach der Bombe geträumt wurden. Es bleibt nichts übrig, außer Stränden, Palmen, Touristenorten mit ihren moosbedeckten Denkmälern, Geschäften mit einheimischer Kunst für die Eindringlinge, Bars für Strandgutsammler und einer absurden Wahrnehmung dessen, was einst gewesen sein könnte. Nur Ruinen und ein Zauber, der sich endlos wiederholt, um verblassene Erinnerungen zu wecken. Lust und Schrecken, Kettensägen, Biker, schwüle tropische Lüfte, aztekische Zaubersprüche, Röntgenaugen und Hotpants, versunkene Städte, verlorene Städte, singende Muscheln, elektrische Frösche, zertrümmerte Bongos, wild gestopfte Bikinis, Dschungeljazz, heilige Götzen, Weltraumeskapaden, Schwestern mit Schnappmessern, Gruben und Pendel und Tabu, Tabu, Tambu, Tabu, Tabu, Tambu, Tabu, Tabuhan. Thank you. Ima Sumaks Ursprünge stehen immer noch im Zweifel. Verschleiert durch Behauptungen, sie sei eine Inka-Prinzessin, eine Nachfahrin von Atahualpa, der 1527 von den Spaniern getötet wurde. Dieser zweifelhaften Legende standen andere Behauptungen gegenüber, dass sie Amy Camus aus Brooklyn sei. Nur wenige Sängerinnen besitzen die freakige, über mehrere Oktaven reichende Qualität von Sumaks Stimme. Eine generische Dschungellandschaft wird beschworen, durchsetzt mit gebieterischen orchestralen Höhepunkten, die vermutlich an Pyramiden, Festungen und Sonnentempel erinnern, die aus Wäldern herausragen. Sumak, wie die Parabel ihrer Stimme, ihr tiefes Stöhnen und ihre männlichen Kehllaute, die musikalische Säge ihrer oberen Register, flieht zwischen Identitäten, eingehüllt in die Vorstellungsmanufaktur Hollywoods und in ihre selbst geschaffenen Mehrdeutigkeiten. Thank you. Die Filme, für die Les Baxter die Scores komponierte, drehten sich ganz lose um Invasionen von außen. Weltraummonster, Voodoo-Zombies, wiederbelebte Mumien, Kommunistenraketen. Oder sie lösten paranoide Panikwarnungen aus. Bikerbanden, Körperfresser, stehende Leichen, Vampire, die durch die Vororte streifen, und sicherten sich die Aufmerksamkeit der Teenager durch eine ordentliche Kombination von psychischen Fixierungen. Sie waren dem entfremdeten Außenseiter gewidmet, dem Außerirdischen, der Kreatur, dem Ding, dem Biker, dem Betrunkenen, dem einsamen Surfer, dem Mann, der vor nichts zurückschreckt, der Frau, die zu einem 50 Fuß großen Monster heranwächst, dem Mann mit Röntgenaugen, dessen Albtraum der Wahrnehmung darin bestand, durch die Oberfläche der Gesellschaft zu sehen und so seine eigene Zerstörung zu erleiden. Thank you. Show. down at the soiree on the bayou. In your padre, your mare, your meme, your padre abo. Mame, your pepe, your padre abo. Crank on the bra. Enjoy our chandelier. Still our ficker abo. Let's course and long. Finny. Carabos on the brass, pile in the mile and men, men, men, too. Un pobre diablo, crank on the road. Pile in the men, men, men, and no sleep. Pile in the men, men, and pepe, no Es war 1967, als Mac Ribbeneck, wie der Loop Garou der Legende, der seinen Kopf unter seinem Arm trug, sich in Dr. John the Night Tripper verwandelte. Der originale Dr. John behauptete, ein westafrikanischer Prinz zu sein, schrieb Jeff Hanush in seinen Notizen an die Dr. John Anthology und lebte Mitte des 18. Jahrhunderts in New Orleans. Er sagte die Zukunft voraus, verkaufte Gri-Gri-Zaubertränke, hielt Seancen und Voodoo-Zeremonien ab. Ribbeneck hatte schon lange eine Faszination für Voodoo, zumal seine Schwester ihm einige Bücher über haitianischen Voodoo schenkte, die sie in einem Antiquitätenladen fand, in dem sie arbeitete. Mehrere Musiker, mit denen Ribbeneck herumhing, besonders Jesse Hill, teilten sein Interesse und gelegentlich besuchte er Cracker Jacks Apotheke in der South Rampart Street, in der Kerzen, Liebestränke, Glücksbringer und Weihrauch verkauft wurden. Während der Zeit, in der er seine Dr. John-Person in der Rockpresse bewarb, spielte Ribbeneck den Voodoo hoch und den R&B runter. »Ich hatte Angst vor Voodoo, vor schwarzer Magie«, sagte er 1970 zu Jacoba Atlas von Melody Maker, deren Transkription zur Faktenbildung beitrug. Aber als ich zum Temple of Innocent Blood kam, waren dort alle diese Leute, die glücklich am Grooven waren, und es gab keine Rassenunterschiede, keinen Hass. Sie waren alle eins und ich konnte es überall um mich herum fühlen. Ich sagte mir, das ist etwas für mich. Mit seinen seltsamen Klangfarben, seinem tiefen Studio-Echo, seinen lockeren perkussiven Klappern und Pochen, seinen ominösen Geschichten von Talismanen und Zaubersprüchen und nächtlichen Ritualen, beschwor Dr. John die Geheimnisse der afroamerikanischen Mythologie und der Louisiana-Magie und filterte sie durch das phantasmagorische Hollywood und seine Technologien. Alt wie der Sumpf, neu wie Plastik, echt und gefälscht auf einmal. Sowohl für Sun Ra als auch für Les Baxter waren die Exotismen Teil eines Gesamtbildes. Klang, insbesondere elektronisch erzeugter oder mutierter Klang, war ein sehr suggestives Medium, um lebendige, unbekannte Welten darzustellen. Utopien, die durch Amerikas Tupper-Konservatismus der Nahkriegszeit in den Vororten und der Rassentrennung impliziert wurden. Obwohl es einige kleine Ähnlichkeiten in ihren Zielen und Methoden gab, teilte die beiden die reale Welt, in der sie lebten und arbeiteten, so sehr, dass sie ebenso gut Kreaturen von zwei verschiedenen Planeten gewesen sein könnten. Während Sun Ra eine afrozentrische Identität der neuen Welt definierte, bestätigte Les Baxter die imperialistischen Fantasien der alten Welt, die sich heute sowohl an touristischen Eskapaden als auch an Militäreinsätzen beteiligt. Thank you. Thank you. Die frühen Werke des Komponisten, Instrumentenerfinders und Theoretikers Harry Partch wurden von Danley Mitchell als Amerikaner-Meisterwerke beschrieben, die die musikalische Sprache in einen natürlichen Stil verwenden, der von den europäischen Traditionen unbeeinflusst ist. Durch Partchs Suche nach einem integrierten Theater wurden diese Amerikaner durch abgelegenere Quellen bereichert. Die Arbeit, die ich in diesen vielen Jahren geleistet habe, sagte Partch, entspricht in den Einstellungen und Handlungen sehr der des primitiven Menschen. Er fand Klangmagie in den gewöhnlichen Materialien, die ihn umgaben. Dann stellte er das Vehikel, das Instrument, visuell so schön wie möglich her. Schließlich bezog er die Klangmagie und die visuelle Schönheit in seine alltäglichen Worte und Erfahrungen, sein Ritual und sein Drama ein, um seinem Leben einen größeren Sinn zu verleihen. Das ist meine Dreieinigkeit: Klangmagie, visuelle Schönheit und Erlebnisritual. We stay. How long can one hang on in Gibraltar with the tapestries where mustached riders with scimitars hunt tigers? The ivory balls, one inside the other, bare seam showing. The long tea room, mirrors on both sides, and the tired cookstone rubber plants. The shops selling English marmalade and Fortnum and Mason's tea. Clinging to their rock like the rock apes, clinging always to less and less. In Tangier, parade bars close. Shadows are falling on the mountain. Hurry up, please. It's time. Die friedliche und pazifische Exotica-Musik war eine Tabula Rasa für die Fantasie, aufrichtig und ironisch gleichzeitig. Die ersten Anzeichen dafür, dass Martin Dennis Exotica nicht hermetisch verschlossen und vergraben war, kamen aus unterschiedlichen Quellen. 1978 konnte man auf Throbbing Gristle's 20 Jazz Funk Greats einen instrumentalen Track namens Exotica finden. Eine bedrohliche, flüchtige Vision, wie eine Insel, die kurz durch den Meeresnebel auftaucht. Vielleicht war dies die Insel Samburan, auf die Joseph Conrad seinen Antihelden Heist in seinem Roman Victory schickte. Mit dem mildtätigen Akt der Rettung einer jungen Frau in Not hoffte Heist, der Welt zu entkommen, nur um von einem unheiligen Trio von Schurken verfolgt zu werden, dessen grimassierender, amoralischer und misogynischer Führer Heist mit den Worten »Ich bin die Welt selbst, die zu Besuch kommt«, begrüßt. Ihr habt heute ein Special der Abendlandung gehört zu Exotica mit Stücken aus einer Playlist, die der britische Musiker und Musikjournalist David Toop für eine Compilation zusammengestellt hat, die aber nie veröffentlicht wurde, und Textauszügen aus dem Buch Exotica – Fabricated Soundscapes in a Real World, ebenfalls von David Toop. Mein Name ist Jean-Marie Duhr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine gute Zeit. Bis bald.